Die Brailleschrift. Mit 11 Jahren traf Louis Braille einen Soldaten. Der Soldat erzählte, dass es in der Armee eine Schrift gab, die aus Punkten und Strichen besteht. Diese Punkte und Striche heben sich vom glatten Papier ab. Man kann die Punkte auf dem Papier also ertasten und muss sie nicht sehen. Für jeden Buchstaben werden die Punkte und Striche kombiniert. Louis Braille wollte aus der Armeeschrift eine Blindenschrift entwickeln. Er machte sie einfacher und besser. Im Oktober 1825 war die Blindenschrift fertig. Man kann sie schnell drucken und lesen. Die Schrift heißt wegen Louis Braille also Brailleschrift.